Jetzt kommt die Zeit für Fragen. Ich muss auch meinen Tee trinken. Bitte. Meine Frage ist, also Sie haben ja vorhin viel geredet über auch so Neonazi-Kulturen, gerade in ländlichen Regionen in Ungarn. Wie sieht es da aus im urbanen Raum, also gerade Budapest und so? Ist es da auch stark verbreitet? Marschieren Sie auch. Ich habe ein Bild, da ich nicht meinen Vortrag, ich kenne meinen Vortrag, ursprünglich habe ich den Vortrag historisch aufgebaut, den hätte ich so 2 Stunden machen können, ich musste eliminieren. Ein schönes Bild habe ich eliminiert. Die ungarische Garde, 60 ihrer Mitglieder, marschieren auf, vor 2 Jahren, glaube ich, oder vor 3 Jahren, vor der deutschen Botschaft, mit holocaustleugnenden Parolen und so weiter, und man muss zur Ehre der deutschen Botschaft sagen, sie haben sie nicht reingelassen. Sie marschieren auch in der Stadt, keine Angst. Sie marschieren Land auf, Land ab, kein Mensch hindert sie. Ist die Frage beantwortet? Bitte. Willst du nicht moderieren? Moderiere du. Ja. Ja. Also ich wollte wissen, wie es mit einer Gegenbewegung aussieht. Sehr gute Frage. Wie schaut es mit der Gegenbewegung aus? Also es gibt keine einheitliche, danke für diese Frage, es gibt keine einheitliche Gegenbewegung. Es gibt im Parlament 2 Parteien, die Oppositionsparteien sind. Die MSP, die Sozialdemokratische Partei, die in sich auch zerstritten ist, die noch, ja, sind zerstritten. Es gibt die LMP, diese ökoliberale Partei, die eine sehr ambivalente Politik macht, sage ich jetzt vorsichtig. Es gibt kleine linke Gruppen, aber eine große demokratische Gegenbewegung gibt es nicht. Aber es gibt ungarische Intellektuelle, und zwar zu meiner Freude auch nicht linke Intellektuelle, die sich vor ihre Kollegen gestellt haben. Und jetzt will ich Ihnen eine Geschichte erzählen dazu. Im Januar 2011 kamen die rechten Medien mit einer konzertierten Kampagne gegen 6 Philosophen heraus, darunter auch gegen die unbekannte Philosophin Agnes Heller. Und ich habe 2 Interviews gemacht. Ein Interview mit der Agnes Heller ist in der Jungle Bird erschienen, letzten Sommer. Und heuer habe ich ein Interview gemacht, das ist in der Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung erschienen. Und Agnes Heller und auch andere, mit denen ich Interviews gemacht habe, Radnoti, auch ein bekannter, international bekannter Ästhet- und Philosophieprofessor, sagten alle, dass es, wie gut sie sich gefühlt haben, als Konservative, gar nicht politisch mit ihnen einverstandene Kollegen, sich an ihre Seite gestellt haben. Also es ist nicht ganz so, aber natürlich haben sehr viele Leute Angst. Und aus Angst, die Angst frisst ihre Seele. Also sie sind nicht bereit, wissen Sie, wenn es darum geht, wenn ein Familienvater Angst haben muss um das Brot, dann, also so geht es heute. Bitte, weitere Fragen? Sie hatten am Anfang darauf hingewiesen, dass vor allen Dingen Roma von dem Klima, von der Verfolgung betroffen sind. Es ist auch durch die Presse gegangen, dass 7 Roma gezielt getötet. Stimmt. Was mich interessiert ist, gibt es seitens der Roma-Organisationen in Ungarn, die Einfluss haben, die das thematisieren? Ich meine es nicht, weil wirklich Organisationen von den Leuten sind. Also Ungarn ist ein gespaltenes Land. Es gibt Roma-Organisationen auf Seite der Fidesz, es gibt einen Fidesz-Abgeordneten, einen Roma. Bei Jobbik gibt es keine Fidesz, gibt es keine Roma. Und es gibt bei der MSP Roma. Und ich glaube, es gibt auch eine bei LMP. Aber sie haben keinen Einfluss. Sie haben keinen Einfluss. Ja? Sie dürfen ja nicht vergessen, wer kann von den Roma? Leider. Sehr wenige von den Intellektuellen machen etwas für ihre Gruppe. Und viele sind derartig assimiliert, dass sie nichts mehr mit ihrer Gruppe haben, zu tun haben wollen. Das ist ja nicht angenehm. Ich möchte Ihnen sagen, wie unangenehm das ist, Roma zu sein in Ungarn. Noch während der Kadar-Zeit fuhr ich mit dem Autobus an einem Sonntag und in Buda, im besseren Viertel, also oben am Hügel, vor mir saß ein älteres Ehepaar, stiegen ein paar junge Roma und Romni, also Frauen, Junge. Die haben etwas getrunken gehabt und waren albern. Sie waren nicht betrunken, sie waren etwas laut. Und der Ehemann wahrscheinlich, der vor mir saß, sagte zu seiner Frau, wir haben die Falschen vergasen lassen, die hätte man müssen. Das war noch unter Kader. Übrigens, das Wort Zigeunerkriminalität ist keine Erfindung von Jobbik. Hat ein linker Schriftsteller veröffentlicht in einem Buch, Moldova heißt er, veröffentlicht in einem Buch über die ungarische Polizei, 87, kurz vor der Wende, und eine große ungarische Literaturzeitschrift hat jetzt veröffentlicht, nicht vor langer Zeit, Életi Irodalom heißt die, hat veröffentlicht die die Expertise eines ungarischen Universitätsprofessors für Kriminologie, der begründet hat, warum er gegen die Veröffentlichung dieses Buches ist. Und am Ende vermerkt er an, ich bin ein lebenslanger Kommunist und ich protestiere auch wegen meinem kommunistischen Gewissen. Das Buch wurde veröffentlicht. Also nicht, dass Sie denken, das möchte ich schon auch in dieser die Gelegenheit benutzen, Ihnen zu sagen, Antisemitismus, Antiziganismus, Homophobie, die sind nicht nach der Wende entstanden. Ja, das ist nicht plötzlich aus dem Nichts gekommen. Das war auch da. Nur, natürlich, nicht so offen wie jetzt, wo es ja die Meinungsfreiheit gibt. Klar? Ja, kleine linke Gruppierungen, wie ich Ihnen gesagt habe. Das gibt es. Die bekommen dann Demonstrationen von 50 bis 100 Mann zusammen. Diese Gruppierungen. Und es gab schon auch, es gibt einen Marsch des Lebens, sogenannter Marsch, Marsch der Erinnerung. Das ist am ungarischen Holocausttag, das ist der 17. April. Und da, oder am 16. April, also ich weiß nicht, das ist. Und heuer war dieser Marsch, also letztes Jahr waren 20.000, heuer waren ein paar Tausend, ich weiß nicht wie viele. Ich habe einen Artikel darüber geschrieben in der Allgemeine Jüdische Wochenzeitung ist es erschienen, über diesen Marsch und was damit zusammenhängt. Frage beantwortet? Es wird schlimmer werden. Es wird schlimmer werden, denn zum Beispiel in dem Mediengesetz ist festgeschrieben, dass die Strafen erst nach dem 1. Juni werden die Strafen auch durchgeführt. Das heißt, jetzt wo Ungarn die EU, den EU-Vorsitz hat, gibt es keine Strafen. Und jetzt greifen sie noch nicht zu. Aber in dem Moment, wo die Weltpresse weg ist, wo die Aufmerksamkeit weg ist, werden sie alles tun, und sie sagen es auch. Sie reden nicht davon, dass sie politische Gegner haben. Sie reden von Feinden, die sie vernichten wollen. Wortwörtlich. Und sie werden sie vernichten, nicht physisch. Aber sie werden sie vernichten. Sie machen sie durch Verleumdungen, zum Beispiel gegen diese Philosophen. Wobei mein Freund Radnoti, dieser Universitätsprofessor für Ästhetik, den ich natürlich kenne aus den guten alten Zeiten der demokratischen Opposition. Sie dürfen nicht vergessen, ich wurde während des Kadar-Regimes als Journalist. Ich war der am meisten gehasste westliche Journalist, weil ich Ungarisch kann. Und weil ich auch nicht mich habe bestechen lassen und ich war auch nicht für Pressionen, weil ich nicht empfänglich. Ich wurde 4-mal aus der Volksrepublik Ungarn ausgewiesen. Und von dieser Zeit kenne ich Radnóti. Und Radnóti konnten sie gar nicht. Dessen Projekt war so finanziert, dass sie ihm gar nichts antun konnten und sie haben ihn aus der Strafverfolgung rausgelassen. Aber er hat auch Prozesse schon gewonnen, auch die Helle hat schon Prozesse gewonnen, allerdings in erster Instanz. Also, so schaut's aus. Was war noch einmal Ihre Frage? Sehen Sie, ich fange an alt zu werden. Ist Ihre Frage noch einmal stellen? Die weitere Entwicklung? Pessimistisch. Also da bin ich grundpessimistisch. Ich muss Ihnen sagen, mein Pessimismus hat mein Leben gerettet. Das sehen Sie im Film. Die Geschichte ist ganz einfach erzählt. Meine Familie waren alle stolz auf ihre, wie lange sie in Ungarn sind. Was für ein schönes Ungarisch sie reden. Dass einer meiner Ahnen bei Kossuth gekämpft hat für die ungarische Unabhängigkeit. Und als ich den ersten Tag in Budapest mit der Kappe des jüdischen Gymnasiums auf die Straße kam und als schmutziger Jude beschimpft wurde, habe ich das gemacht, das. Und habe ihnen zugeschrien, das, was man auf Ungarisch denen zuschreit, ganz gemein, die großen Gemeinheiten. Und habe ihnen gesagt, und von dem Moment an habe ich gesagt, ich möchte kein Ungar werden. Ja? Und das hat mein Leben gerettet. Das hat buchstäblich mein Leben gerettet. Und alle diese ungarischen Patrioten haben in Auschwitz-Birkenau ihr Leben geendet. Ja? Ein Onkel von mir ist im Film, schauen Sie sich den Film mal an, laden Sie mich ein, da können Sie den Film sehen. Ein Onkel von mir, ein Holzhändler am Plattensee, als ich ihm erzählte, im November 1942, von den Gaskammern, sagte er, von wo hast du das? Aus BBC. Das war aber nicht wahr. Das darf man nicht hören. Naja. Aber sagt er mir, aber das ist doch nicht Deutschland. Das ist doch nicht Polen. Das ist Ungarn. Wir haben hier eine 1000-jährige ungarisch-christliche Kultur. Sagte mir mein Onkel, dem der Name Pfeiffer nicht gut war. Er hat auch Puskás madjarisiert. Und mit Zigeunermusik wurde er und seine Familie und die ganzen Juden aus Balatonboglá zu den Viehwaggons begleitet und keiner von denen ist zurückgekommen. Ich lebe noch. Ich bin Pessimist. Die Antwort geben? So wird es nicht kommen in Ungarn. Das ist nicht möglich. Verstehen Sie mich richtig? Das halte ich nicht für möglich. Aber schon jetzt sagen sehr viele sogenannte echte Ungarn. Übrigens, auf Hungarian Voice hat auch so eine ganz rechtsgerichtete Posterin hat mir von echten Ungarn geschrieben. Ja? Was ist ein echter Ungar? Ja? Übrigens, was ist ein echter? Was ist ein echter Deutscher? Ja? Ist jemand, dessen Eltern Türken waren und er hier geboren ist, ist das kein echter Deutscher? In meinen Augen ist er ein echter Deutscher. Ja? Jeder, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat, ist für mich ein echter Deutscher. Ja? In Ungarn nicht. So. Und das ist, was einem vollkommen krank macht in diesem Land. Ja? Viele echte Ungarn, junge Ungarn, sagen sich, warum soll ich hier bleiben? Sie gehen ins Ausland, ohne dass, es gibt ja heute keine Kontrolle mehr. Es arbeiten schon 56.000 Ungarn allein im Vereinigten Königreich. Und es gehen immer mehr weg, ja? Auch junge Intellektuelle. So ist es. Und ich muss Ihnen sagen, während der Kadar-Zeit wurde ich oft von jungen Juden gefragt, was sie tun sollen, ob sie weggehen sollen. Und ich habe ihnen immer gesagt, das musst du mit deinem Gewissen vereinbaren. Ich kann dir da keinen Ratschlag geben. Wenn mich heute einer fragen würde, würde ich sagen, geh weg. Es macht keinen Sinn. Du wirst nicht gegen eine Gesellschaft ankämpfen können, in der der Antisemitismus salonfähig ist. Klar? Lauter. Auf die Frage der Opposition, jetzt egal ob außerparlamentarisch oder parlamentarisch, warum die so gering ist, also ist es den Menschen scheißegal, also so zu formulieren, oder Sie dürfen nicht vergessen, dass an den ungarischen Universitäten die Rechten die absolute Mehrheit haben. Sie dürfen nicht vergessen, dass von, zum Beispiel, das war in meinem letzten Vortrag, habe ich alles gestrichen, von den 176 Kandidaten der Jobbik-Partei sind 16 Historiker. Nun, wie glauben Sie, dass die Historiker von Jobbik die Geschichte unterrichten? Sie dürfen ja nicht vergessen, dass ganze junge Generationen aufwachsen und nichts wissen von der ungarischen, von der wirklichen ungarischen Geschichte. Die nur Mythen und diesen ganzen, naja, bald hätte ich ein grobes Wort gesagt, Stephanskrone und dieses Zeug lernen, ja, und nicht wissen, was Sache ist, ja, klar? Das ist die Ursache. Und natürlich haben viele Angst. Und natürlich hat die Sozialdemokraten, die 8 Jahre an der Macht waren, die haben genug Korruption in ihren Reihen gehabt, genug Schweinereien gemacht, genug Interne, und sie haben nichts getan, was sie hätten tun müssen gegen diese Rechtsradikalen. Sie waren da sehr lahm. Ja? Na, zum Beispiel ist der letzte Ministerpräsident Gordon Boyner, ja, ein sympathischer Mann, ein Finanzmann, ein unparteiischer, der aber von den Sozialisten nominiert wurde. Dieser letzte Ministerpräsident ist mitmarschiert bei den ein paar antifaschistischen Demonstrationen. Gleichzeitig hat er aber soziale Projekte gekürzt. Also, wissen Sie, die Linke weiß oft nicht, was die Rechte tut. Das war so, und ich sage Ihnen noch etwas, wenn irgendwo Rechtsradikale an die Macht kommen, und das war auch in Deutschland so, meiner Meinung nach. Ich lehne ab diese vulgär-marxistische Erklärung, es gab die Krise, die Leute hatten keine Wahl, man musste ja Nationalsozialist werden, ein Dreck musste man werden. Ja? Immerhin gab es hier Millionen von sozialdemokratischen Wählern und Millionen von kommunistischen Wählern. Und wie ist diese ganze Sache ist in sich zusammengefallen? Nicht? Es gab einen Widerstand, aber einen kleinen, verhältnismäßig. Und da kann man sagen, dass der Nationalsozialismus in Deutschland zur Macht kam, dafür sind auch die Linken mitverantwortlich. Man kann sie nicht entlassen. Und in Ungarn ist es genau das Gleiche. Ich meine, ich könnte jetzt einen Vortrag noch über dieses Thema halten, aber ich will das geschätzte Auditorium verschonen. Ist die Frage beantwortet? Wenn nicht, gebe ich dann gerne privat beim Glas Bier weitere Aufklärung. Hier weiter? War noch eine Frage? Ach so. Wolltest du etwas fragen? Bitte? Dahin? Ist schon beantwortet. Ist beantwortet? Ja. Meine Frage wäre zu diesen paramilitärischen Strukturen, die da entstehen gerade oder schon sehr präsent sind. Inwieweit werden die von der Masse der Bevölkerung toleriert? Weil auch wenn man, sag ich mal, rechtskonservativ ist, heißt es ja nicht automatisch, dass man Selbstjustiz gut heißt. Also das würde mich interessieren. Gute Frage, mein Lieber. Also, sehr gute Frage. Also das unterscheidet sich. Natürlich, in Budapest habe ich gezeigt, die Wochenzeitung mit dem heiligen Gellért und der siebenarmigen Leuchte. Die Budapester haben nicht, Jobbik hat nicht den dritten Platz gewonnen in Budapest. Das hat dort nicht so gezogen. Ist eine weltoffene Stadt und das geht nicht so. Aber in den Dörfern, man darf ja nicht vergessen, was passiert in diesen Dörfern? Da gibt es Roma. Diese Roma sind raus aus dem Arbeitsprozess. Ja? Die waren auch in der Kaderzeit, hat man ihnen die schmutzigsten, die schwersten Arbeiten gegeben. Und sie sind nicht qualifiziert. Und auch die Kaderregierung hat nicht dafür gesorgt, dass sie qualifiziert werden, dass sie lernen. Und da hätte man mehr machen können. Aber es gibt auch Innerprobleme. So, die sind auf der Straße, die sind in irgendeinem Dorf und sie bekommen eine minimale Sozialunterstützung. Und was passiert? Der geht dann in der Nacht und holt sich vom Bauern Obst und Gemüse. Und was glauben Sie, welche Konflikte da entstehen? Nun könnte man diese Konflikte natürlich durch Mediation, man könnte sie durch verschiedene Sachen lösen. Man muss sie ja nicht rassistisch lösen. Aber die Bevölkerung, die bekommt eine einfache Antwort, auch denen es schlecht geht. Wer ist schuld, dass wir so sind? Die Zigeuner. Und das wird gegessen, zum Beispiel in diesem Gyöngyöspata. Hat ein Ungar sein Haus, ein altes Haus, und ein Grundstück, hat er verkauft um einen Forint. Ja, an diese Wederö, an diese Schutzmacht. Oh, ja, müssen Sie sich vorstellen. Also es ist so und so. Aber Demonstrationen gegen die hat es nicht gegeben, außer von Roma. Und außer von zivilen Organisationen, die mal hingekommen sind und Roma geschützt haben. Das hat es auch gegeben. Wenig. Und dann hat es gegeben, ein Freund von mir, ein Pfarrer, ein Methodistenpfarrer. Ah, das ist auch eine schöne. Da muss ich Ihnen erzählen, diese Geschichte. Weil die ist so schön. Es gibt ja auch Christen in Ungarn. Also nicht die offiziellen Kirchen. Aber so wie die Methodisten. Oder wie andere Christen, die wirklich daran glauben und die auch danach leben und die meinen Respekt haben, weil sie liebe deinen Nächsten, das ist für sie ein Gebot. Und da gab es einen Ort, also in Ungarn, wo 2008 ein 25-jähriger Vater und sein 5-jähriger Roma-Sohn ermordet worden ist. Und ihre Methode, dieser Mörder war, die sind jetzt vor Gericht, war eine Molotow Cocktail zu schmeißen aufs Haus und wenn die dann flüchten, mit Schrotgewehren die niederzuschießen. Das Haus ist abgebrannt, ist bis heute nicht wiederum errichtet und die Roma wollten ein Jahr nach diesem Mord eine Trauerkundgebung machen. Keiner von den offiziellen Kirchen, die Roma sind meistens katholisch, niemand ist gekommen. Mein Freund Gabor Ivani ist dorthin und hat eine Rede gehalten, ein Methodistenpfarrer. So schaut das aus. Ist das eine Antwort? Ich erzähle Ihnen auch immer etwas aus dem Leben. Wissen Sie, die meisten haben keine Ahnung, was dort vor sich geht. Sie denken in Kategorien wie Faschismus, Antifaschismus. Das sind Kategorien, die dort so nicht gehen. Bitte schön. Weitere Fragen? Ja. Sehr gute Frage. So, sehr gut. Also, mit anderen Rechtsextremen, also erstens habe ich Ihnen gesagt, die Völkische Fidesz-Partei ist sozusagen eine Schwesterpartei der CDU-CSU. Ja? Die nationalsozialistische Jobbik ist verbandelt und verbündet mit der österreichischen FPÖ. Eine rechtsextreme Partei, die mit mit einer kleinen rechtsextremistischen Partei haben wir in Österreich 27% unserer Abgeordneten im Parlament sind Rechtsextremisten. Gehören einer rechtsextremen Partei an. Also mit der sind sie eng verbandelt. Ja? Die Neonazis sind miteinander verbandelt. In Österreich gibt es Uniformverbot, auch in Deutschland. Und diese Neonazis aus Deutschland, aus Österreich, schon seit Jahren fahren sie nach Ungarn und können dort ihre Übungen abhalten und können dort aufmarschieren am Tag der Ehre. Das ist der Tag, als die Waffen-SS ausbrach, im Februar, am zweiten Samstag des Februar 1945. Und da wird immer gefeiert von den Neonazis, kommt auch von der NPD, kam Volk, hat dort gesprochen. Und das ist so eine richtige, schöne, legale Neonazi-Zusammenkunft. Heuer haben sie sie nicht gestattet in Budapest am Heldenplatz. Die Linken haben es gestattet. Weil die waren für die Meinungsfreiheit. Sie haben es nicht gewagt, das zu verbieten. Ja? Frage beantwortet? Ja, EU, das ist wichtig. Das ist das Wichtige. Und jetzt, sehen Sie, früher habe ich solche Sachen, da musste ich mir überhaupt keine Notizen machen. Aber wenn man über 80 ist, dann muss man es. Also, die EU, das ist wirklich eine brillante Frage. Ich danke Ihnen. Also, wie schaut es aus mit der EU? Die EU hat einen Paragraphen 7. Das heißt, man kann Schritte unternehmen gegen einen Staat, der gegen den Wertekanon der EU verstößt. Jetzt haben die Grünen, die österreichischen Grünen sind da, weil wir Nachbarland sind, die sind mit den deutschen Grünen federführend, diese Sache aufzudecken. Und im März gab es einen Beschluss, da waren die Grünen dabei, es waren die Linken waren dabei, es waren die Sozialdemokraten und die Liberalen und einige Konservative haben auch für diese Beschlussfassung gestimmt. Das war eine Ausnahme. Aber in der Regel, dann haben sie es versucht noch einmal und da ist es misslungen. Weil das geht nicht. Sie wissen ja, wie das ist. Ich werde loyal sein zu einem Mitglied meiner Familie, ja? Und wenn der ein wenig gestohlen hat und wenn es so gegen ein paar Zigeuner geht und so ein paar Marginalisierte, das sind doch gute Leute, der Orban, ja? Und dann tun sie es nicht. Heute lese ich in der FAZ, ich habe jetzt nicht den politischen Teil, aber in der FAZ lese ich einen tollen Artikel von Georg Paul Hefti, der Verständnis, der großes Verständnis aufbringt für Orban und für seine Gesellschaft. Und wie sieht er diesen Konflikt? Sie müssen das verstehen, ja? So denken Konservative, ja? Sie sind halt kurzsichtig. Sie waren ja kurzsichtig schon einmal in Deutschland, als die Völkischen mit den Nazis zusammengingen, ja? Sie sind sehr kurzsichtig und sie sehen nicht, wohin sie kommen werden, wenn das so weitergeht. Also, was schreibt der Georg? Ich sage Ihnen eine Sache, wo ich die Wand hätte hochklettern können, wenn ich hätte können, als ich das las. Im Flugzeug. Ein netter deutscher Nachbar hat mir seine FAZ. Ich bin in einem österreichischen Flugzeug gekommen, da gibt es keine deutsche Zeitungen. So, und der gab mir das zu lesen. Was lese ich dort? Aha, dieser ganze Konflikt in Ungarn, das ist doch so, weil die Ungarn so heftig diskutieren und das. Da gibt es sozusagen zwei Extreme, die da diskutieren, die Rechten und die Linken. Und da gibt es die Berufsintellektuellen, die mehrere Sprachen können. Lies Juden. Ja. Und auf der anderen Seite die Berufspolitiker, die keine fremden Sprachen können. Und so wird dieser Konflikt, ja, den ich Ihnen geschildert habe mit den Roma, diese Unmenschlichkeiten werden von diesen netten konservativen Journalisten, da wird so Sand darüber gestreut, ja? Gibt es noch Fragen? Ja, mein Lieber. Ja, mich würde noch mal interessieren, wie sich der Staat verhält zu diesen paramilitärischen Gruppen. Weil jetzt so in der Staatslogik gedacht, wäre es ja eigentlich wichtig für den Staat, auch diese Gruppen zu bekämpfen, weil sie ja auch die Machtstellung des Staates. Sie meinen das Machtmonopol? Der Staat, das macht das Gewaltmonopol. Ja, sehr gute Frage. Also, der Staat hat jetzt ein Gesetz erlassen, dass die Uniformierten nicht dürfen und so weiter. Aber es ist ja nicht die Frage, wie du gekleidet bist, wenn du diese Schweinerei machst, sondern was du machst. Und das bestrafen sie nicht. Also, als Gruppe eine Minderheit zu schikanieren, zu terrorisieren, zu zwingen zu Sachen, ja? Das ist der strafbare Tatbestand. Und das bestraft der ungarische Staat nicht. Und der ungarische Staat, durch seine Politiker, lässt den Jobbik sagen, seine Herrschaften, wir nehmen das nicht so schwer. Denn wir sind ja einer Meinung über die Zigeuner, nur wir dürfen das nicht so sagen. Aber sie sagen es. Auf Echo TV, im Magyar Hírlap, in den Fidesz-nahen Medien haben sie die. Ist fast kein Unterschied zu Jobbik. Ja? Das über diesen Staat. Ja? Und sie haben die Polizei blamiert, zigmal blamiert. Ja? Die ungarische Polizei ist zum Grunde blamiert mit diesen Sachen, weil die Polizei würde ja das nicht tolerieren. Und dort, wo sie versucht haben, die Leute zu verhaften, die Gerichte haben sie freigelassen. Das habe ich erzählt. Klar? Dieser Staat ist so wie Fidesz. Dieser Staat ist so wie Orban. Weil Fidesz hat nichts zu sagen. Orban hat allein zu bestimmen. Ja? Da gibt es keine demokratischen Abstimmungen bei Fidesz. Okay, haben wir alles? Können wir ein Bier trinken gehen? Ja, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt. Vielen Dank.